الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Im Namen Allahs des Allerbarmers, des Barmherzigen. Allah Segen und Heiligkeit auf den Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ganz bevor wir mit dem eigentlichen Vortrag beginnen, möchten wir heute inshallah ta'ala etwas machen, was wir hier so, wie ich weiß, noch nie gemacht haben in diesem Stil. Und zwar möchten wir den Vortrag, der auf Deutsch gehalten wird, gleichzeitig auf Bosnisch übersetzen. Denn unter uns sind manche Geschwister, die diese Sprache heute nur verstehen. Die verstehen keine andere Sprache als unsere Gäste. Und wir möchten, dass sie auch das mitbekommen. Und es gibt auch manche von uns, deren bosnische Sprache ihre Muttersprache ist, dass sie das inshallah ta'ala alles wunderbar auch verstehen. Das ist heute eine Ausnahme. Vielleicht ist es aber ein guter Anfang für weitere Vorträge bei Idnillahi ta'ala. Und dafür bedanke ich mich bei allen Geschwistern, die mitgemacht haben beim Vorbereitung für diesen Vortrag. Und besonders Bruder Edin, der Alhamdulillah ein erfahrener Übersetzer ist von Vorträgen. Und so hat er mir gesagt, hat schon mehrmals übersetzt. Er schämt sich, ist keine falsche Scham, barakallahu fiek. Und deswegen, inshallah, wird er übersetzen, aber satzweise. Okay? Du kannst kurz auf Bosnisch sagen, was ich gerade gesagt habe. Jetzt schon mal in der Sache. Zahvala pripada Allahu uzvišenom. Neka je salavat i selam na časnom i odebranom poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Pokušat ću ukratko da prevodim od šeg najma ovo kratko predavanje, zato što imamo neke goste koji su ne razumiju dobro na njemačkom, pa ću potruditi se ako pomoć da približno da prevedemo to na bosanskom, pa ako Bog da pokušajte, ako gdje pogriješim, ispravite. Malo je šejh Najd pretjerao da imam iskustva u prevođenju, ali ću potruditi sa svoje strane, inša Allah. Zahallahu fik, zahallahu khairan. Ich kann jetzt nur vertrauen, dass du das richtig so weitergegeben hast und nicht meinen Ruf kaputt machst. Zahallahu khairan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs, Allah war mit dem Herzigen, Allah Segen und Heil und Barmherzigkeit sei auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Liebe Geschwister, erst einmal begrüße ich euch herzlich in der Moschee, ahlan wa sahlan wa marhaban, herzlich willkommen bei einem Vortrag. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für jeden Schritt, den ihr hergemacht habt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch durch jeden Schritt, den ihr gemacht habt, in eine Stufe erhöhen und euch für jeden Schritt geben und euch für jeden Schritt eine gute Tat aufschreiben. Na početku, hvala Allahu, zahvala pripada Allahu. Neka je salavat i selam na odabranog časnog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha da svakoga koja je potrudio se dođe i da počisti sa svakom stepencom da udjela u ovome predavanju, u ovome slušanju. Da Allah šano počisti sa svakom stepencom u džennetu. Liebe Geschwister, wir befinden uns hier an demjenigen Ort, den Allah subhanahu wa ta'ala liebt von allen Orten der Welt. Allah azza wa jall hat Jibril zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam geschickt und ihm mitgeteilt, dass diejenigen Orte, die Allah am allerliebsten mag, und diejenigen Orte, die Allah am allermeisten verabscheut, die Märkte sind. Allah Subhanahu wa Ta'ala, nalazimo se u odabranim mjestima, to je Allah Subhanahu najviše od svih mjesta i voli. Džibril a.s. je Jibril hat den Prophet mitgeteilt, dass die beste Jibril obavijestio poslanika Muhammed s.a.w. da su najbolja mjesta džamije, a da su najpoguđenija mjesta, to su pijace. Und der Grund dafür liegt auf der Hand. Der Grund dafür ist klar, weil die Moscheen diejenigen Orte sind, die für Allah Azza wa Jal errichtet worden sind. Und es sind diejenigen Orte, an denen die besten der Taten der Menschen begangen werden. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Sterben lag, sagte er, wa'lamu. Machen wir es. I jedan od razloga, ili je jedan od razloga, nije ni čudo zbog čega, zato što su džamije mjesta gdje se spominje se Allah Dželešanu, i gdje se, znači, znanje se uči se u islamu, i gdje se zikrovi čine, uči. To su najbolja mjesta. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallama im Sterben lag, sagte er, wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah. Wisset, dass die besten eurer Taten die Gebete sind. Und natürlich, er spricht mit Muslimen. Nije ni čudo, jer Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je na samrti bio, je govorio, vodi tome u tom ibadetu ima posebno značaj, ima posebno udjelo u tome svemu onome. Und hiermit möchte ich zu einem eigentlichen Thema übergehen, nachdem ich euch herzlich willkommen geheißen habe in dieser Moschee. I sad želim ono prijeći na onoj temi koga sam vas pozvao da govorim o toj. Es geht darum, was uns letztendlich heute an diesem Ort hier zusammen versammelt hat. Na kraju krajeva je mjesto zbog čega smo se i sastali, to su ova mjesta zbog čega smo se našli. Das, was dich hierher heute gebracht hat, lieber Bruder und liebe Schwester, ist nichts anderes als die Liebe zu Allah und die Liebe zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. I šta te dovelo ovdje, ništa drugo nego ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku. Die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala ist die Seele im Körper des Menschen. Ljubav prema Allahu je duša u tijelu čovjeka. Sie ist das Licht, in dem du gehst. Du bist hier, Die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala ist das, was dich letztendlich gesund macht. Ljubav prema Allahu je na kraj krajeva što te oživljava ili što te zdravlje daje. Die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala ist der Genuss dieses Lebens. Ljubav prema Allahu je slast na ome dunjalku. Umgekehrt, derjenige, der keine Liebe zu Allah azza wa jalla hat, erlebt in Finsternissen statt im Licht. A suprotno tome je da čovjek, znači koja nije ljubav prema Allahu, je doživljava onaj tegobu na ome dunjalku. Und ist nicht lebendig, sondern ist tot. I on nije živ, on je mrtav. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gleichnis desjenigen, der Dhikr macht, und derjenige, der kein Dhikr macht, ist wie der Lebendige und der Tote. Gleichnis. Der Vergleich. Man kann denjenigen, der Dhikr macht, mit demjenigen, der kein Dhikr macht, vergleichen. Može se uporediti onoga čovjeka koji čini, koji ne čini zikr. Wie ein lebendiger und ein toter. Ko je živ i ko je mrtav. Das sind die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir haben gesagt, die Liebe zu Allah ist der Grund, dass du gesund bist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen machen, die ihn lieben und die erden. Molim Allah, da nas učini, da ga volimo i da on nas voli. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass eine Person Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Ima dosta išareta. Mogu se reći ono išareta. Možemo prepoznati da nas Allah voli. Also išareta ist arabisch. Ja, du sollst auch bosnisch übersetzen. Znamo, auf. Die verstehen schon. Es gibt viele Worte, mashallah, die übersetzt übernommen sind. Subhanallah. Wie dem auch sei, die Liebe zu Allah, haben wir gesagt, dafür gibt es viele Hinweise. Ko što smo rekli, znači dosta, a ne, Ljube prema Allahu ima dosta naznaka. Und es gibt auch Gründe, Ursachen, wie man zu dieser Liebe zu Allah kommt. Ima razloge ili uzroke tome kako doći do ljubav prema Allahu. Jeden Muslim, wenn ich ihm folgende Frage stellen würde, ich habe keinen Zweifel daran, dass er diese Frage bejahen wird. Svakog muslimana kad bi ga upitao, nema sumnje da bi odgovorio da ono. Wenn ich dich frage, liebst du Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Kad te upitao, voliš li Muhammada sallallahu alaihi wa sallam? Wenn ich von der Liebe zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam spreche, spreche ich gleichzeitig von der Liebe zu Allah. Kada govorimo o ljubavi prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, govorimo istovremeno i ljubavi prema Allahu. Und das gleiche genau umgekehrt, denn die eine Liebe ist nicht von der anderen zu trennen. I to i suprotno, znači, suprotno tome, ljubav prema Allahu isto ljubav prema poslaniku. Jer ne može se to odvajati jedno od drugog. Denn Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat diese Stellung in unseren Herzen, diese Liebe in unseren Herzen zu ihm, weil er eben von Allah geschickt worden ist und nicht, weil er ein Araber ist. Ljubav prema poslaniku ima tu to mjesto zato što je on poslan od poslanika, od Allaha subhanahu wa ta'ala, poslan, a ne zaradi toga što je on Arab. Ich bin sicher, dass jeder von euch im Herzen die Frage hat. Ja sam siguran da kad čovjek srčano odgovorio Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lieber Bruder, sei nicht voreilig, denn es kann sein, dass deine Antwort nicht übereinstimmt mit deiner Praktizierung. Ali nemoj biti prebrz. Nemoguće da tvoja ta ljubav nije u skladu sa praksom. Fangen wir mit einfachen Fragen an. Počnemo sa jednostavnim pitanjem. Wenn du Muhammad sallallahu alaihi wa sallam liebst, weißt du, es gibt bestimmte Fragen, die möchte man wissen über diejenige Person, die... Es gibt, wenn jemand eine andere Person liebt, ako želimo da znamo kada nekoga volimo, želimo postaviti neka pitanja o njemu. Zum Beispiel, wie sah er aus, sallallahu alaihi wa sallam? Na primjer, kako je izgledao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam? Wenn jemand dich fragen würde, wie deine Frau aussieht, würdest du ihm auch beschreiben können. Kad ti neko pita kako ti izgleda hanuma i ti pokušao da to ona opišeš. Sag nicht, meine Frau habe ich gesehen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam habe ich noch nicht gesehen. Nemoj reći, ja sam vidio svoju ženu, ali poslanika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nisam vidio. Denn er wurde in den Büchern beschrieben. So genau, dass man ihn sich hätte mit einem Bild vorstellen können. Tako detaljno da bi čovjek mogao pred njim biti ga. Wenn du Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebst, was weißt du über ihn denn, was er gerne selbst mochte? Ako toliko voliš poslanik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, postavlja se pitanje šta on voli? Weißt du, was er gerne aß und weißt du, wie er sich gerne kleidete? Weißt du, wie er zu gehen pflegte? Seine Tochter, radiallahu ta'ala anha, Fatima, sie pflegte, ihm nachzumachen, wie er ging. Kako je on hodo? Jer njegova čerka, Fatima, radiallahu anha, je ona ga imitirala i u hodu, čak i u hodu. Weißt du, wann der Prophet sallallahu alaihi wasallam gerne abends schlafen ging? Znaš li kad je poslanik sallallahu alaihi wasallam naveče išao u postelju? Weißt du, wann er sprach und wann er schwieg? Kad je govorio, kad je šuto? Weißt du, wie er zu beten pflegte und wie er zu fasten pflegte und wann? Znaš li kako je klanio, kako je postio? Weißt du, wie er zu beten und zu fasten pflegte? Ja, und weißt du auch, an welchen Tagen er zu fasten pflegte? Znaš li, kad je, u kojim danima je postio? Und weißt du, wer seine engsten Freunde gewesen sind? Denn es kann nicht sein, dass du jemanden liebst und dass du nicht denjenigen liebst, den er liebt. I znaš li, ko je njegovi najprisniji prijatelji bili, koji su uz njega bili? Wir werden nämlich bald sehen, inshallah, dass es zur Liebe zu Allah und seinen Gesandten gehört, dass man all diejenigen automatisch liebt. Vidjećemo da čovjek ako voli poslanika i Allaha, volit će istovremeno i njegove prijatelje. Ich habe heute im Wörterbuch, in einem arabischen Wörterbuch nachgeschlagen, und wollte sehen, was bedeutet der Begriff Hubb auf Arabisch, der Begriff Liebe. Bismillahirrahmanirrahim. Šta znači ljubav? Hubb. Der Autor des Buches, das Buch hieß Lisanul Arab, ist eines der bekanntesten Wörterbücher, hat den Begriff nicht näher definiert. Er hat nur gesagt, es ist das Gegenteil von Hass. Taj autor te knjige nije puno opisao šta znači ta ljubav, samo je rekao, naveo da je to suprotno od ljubav, mržnja. Der Grund dafür ist, dass dieser Begriff zu bekannt ist, als dass man ihn erklären müsste. Ali to je, ta riječ toliko, ona je poznata, da se može da bi se mogli i to objasniti. Wenn ich dir sage Wasser, du weißt was Wasser ist. Ako ti kažem voda, ti znaš šta je to. Aber wenn ich dir sage, gib mir bitte zweimal zwei Wasserstoffatome und ein Wasserstoffatom und zwei Sauerstoffatome zu trinken, dann du wirst nicht verstehen, was damit gemeint ist. Ali ako ti ja rekao, daj mi dva vodonika i dva kiselnika, onda mi ne bi... Aber in einem Wörterbuch findet man die sprachliche Bedeutung eines Wortes und nicht die religiöse. Ali u jednom riječniku vidi samo jezično značenje, ali ne vjersko značenje. Die religiöse Bedeutung unterscheidet sich manchmal von der sprachlichen Bedeutung. Jer vjersko značenje nekada razlikuje se od jezičkog značenja. Ich gebe euch zwei Beispiele. Daću vam dva primjera. Das erste Beispiel ist im Arabisch, das Beispiel gilt natürlich für die arabische Sprache. Das erste Beispiel ist der Begriff des Fastens. Da ću vam primjer. Onaj, primjer, to vrijedi samo za arapskom, na arapskom. pitanje post. Wir nehmen den Begriff As-Siyam, also das Fasten, sprachlich gesehen bedeutet es, auf etwas zu verzichten. Znači, jezičko značenje post postaje nešto onaj, ostati ili odrica, odreći se. Religiös gesehen bedeutet es aber, dass man von Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf bestimmte Dinge verzichtet. Ali vjersko značenje znači da od ujutru prije izlaska, izlaska sunca do zalaska sunca znači. Der zweite Beispiel ist der Begriff der Liebe. Drugi primjer je primjer ljubav. Liebe ist für uns die stärkste Form oder die stärkste Form der Wertschätzung einer anderen Person gegenüber. Also die stärkste Form, jemandem zu zeigen, dass man ihn gerne hat. Ljubav našem značenju je da pokažeš, što znači da je drugom onome osobi da pokažeš tu ljubav, ono, tu prisnu ljubav. Aber religiös gesehen hat uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran folgendes gesagt. Ali s vjerske strane Allah subhanahu wa ta'ala nam je rekao ljubav. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sprich, wenn ihr wirklich Allah liebt, so folgt mir, so wird Allah Bismillahirrahmanirrahim. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عوض محمد بانرجار يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان النفاق والمنافقين. In dieser Aya sehen wir, liebe Geschwister, mehrere Dinge. Erstens einmal, dass die Liebe zu Allah verbunden ist mit der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Zweitens, wir profitieren davon selbst, dass Allah uns unsere Sünden vergibt. Drugo, profitiramo da nam Allah opristi naše grijehe. Und das Wichtigste überhaupt, wir profitieren davon, dass Allah uns liebt. I najvažnije je da nas profitiramo i u tome da nas Allah voli. Man sagt auf Arabisch, leysa sha'nu an tuhib, wa innama sha'nu an tuhab. Das bedeutet, es geht nicht darum, wen du liebst wirst. Es geht nicht darum, das ist ein Anspruch. Immer jedna. Es geht darum, dass nicht geht nicht darum, dass du liebst. Bitno, es geht darum, dass du geliebt wirst. Nije bitno koga ti voliš, nego bitno je da tebe voli. Da tebe voli. Noch einmal die Frage. Liebst du Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Jedno pitanje, da li voliš Muhammada sallallahu alaihi wa sallam? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam